WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind so ungefähr 16 Minuten unter uns hier im Radio bei 1Live und dann kommt das wieder Fernsehen dazu. Aber natürlich fangen wir schon an. Ich freue mich, dass ihr da seid. Auch heute wieder eine freie Themennacht und ihr könnt uns erreichen, kostenfrei unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heißt Maike und Maike ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen, Domian. Hallo Maike, um was geht's? Es geht um den Tod meines Vaters vor gut 2 Wochen. Ja. Ja, morgen ist es 2 Wochen her. Ja. Und dass er auch noch heute ausgerechnet Geburtstag hätte. Ja. Ja, und das ist alles so schwer. Wie alt ist dein Vater geworden? 71, er wäre heute 72 geworden. Mhm. Ist dein Vater plötzlich verstorben? Relativ plötzlich. Er ist am 17., den Sonntag, 17. August, ins Krankenhaus gekommen, weil es ihm nicht gut ging, weil seine Beine steif wurden. Er hatte schon immer Probleme mit der Durchblutung, hat auch so eine Y-Prothese reingekriegt, damit alles blutruhig läuft. Ja, und dann hieß es erst noch alles gut, ein bisschen aufpäppeln, weil er auch stark untergewichtig war. Untergewichtig? Ja, der war richtig. Also als ich den das gesehen habe, das erste Mal im Krankenhaus, habe mich so erschrocken, habe gedacht, da liegt ein 90-jähriger alter Mann. Wie kam das? War er denn vorher auch schon untergewichtig? Als er? Er war sein Leben lang immer schon schmächtig. Du sagst, als du ihn im Krankenhaus gesehen hast, wie lange hattest du ihn denn vorher nicht gesehen? Einen Tag vorher nicht. Wir wohnen 120 Kilometer entfernt. Mhm. Ich in Hannover, die beiden in Delmenhorst bei Bremen. Mhm. Und die waren den Samstag davor noch bei mir. Aber da war er halt auch schon ziemlich schwach. Weil er wirkte müde, einfach nur kaputt. Ja. Aber das Ganze kam mir im Nachhinein auch so vor, als ich dann alleine war wieder bei mir in der Wohnung, ich sag, die kommen nicht mehr zusammen nach Laatzen. Mhm. Da hatte ich irgendwie schon so, weiß ich auch nicht, komisches Gefühl. An was ist dein Vater dann gestorben? Er ist hauptsächlich am multiplen Herz Organversagen nachher gestorben. Er hatte Lunge, Niere und Kreislaufversagen, eine Herzattacke noch. Er ist den Sonntag, wo er ins Krankenhaus gekommen ist, noch mit auf Lebensgefahr, Not-OP nach Bremen ins Krankenhaus gekommen. Dort hatten sie versucht, eine Blutung zu stoppen. Der hatte irgendwie 6 Blutkonserven oder sonst was noch gekriegt. War auch danach beatmet. Den Montag bin ich noch dann von Hannover aus hierher gedüst. Mit meiner Tochter sogar, seiner einzigen Enkelin. Das heißt, du warst dann auch dabei, als er verstorben ist? Direkt nicht. Also wir waren gute 9 Stunden vorher noch im Krankenhaus und konnten uns noch verabschieden. Mhm. Die Ärzte hatten uns vorgewarnt. War dir klar, als du dann das Krankenhaus verlassen hast, dass das wahrscheinlich der endgültige Abschied war? Ja, war mir schon klar, als morgens der Arzt angerufen hat, es war einige, die OP war noch geplant, die letzte. Die wollten ihm noch das Bein komplett abnehmen. Komplett heißt Bikini-Zone. Es war so somit die letzte Maßnahme, die sie noch ergreifen konnten und wollten. Dann kann man ja fast sagen, gut, dass sie das nicht gemacht haben, dass er dieses Leid nicht oder diese Scharpazen nicht auch noch hat ertragen müssen. Das Bein ist ab. Ach, das Bein ist ab? Die haben es trotzdem gemacht. Was ist das denn für ein Krankenhaus? Wenn der Mann so todkrank ist und man den Tod erwartet, hat man die Hoffnung gehabt, dass er dadurch noch gerettet wird? Also der Arzt vorher, 2 Tage vorher, bekannt wurde, dass er operieren sollte. Das fing an mit einer Unterschenkelamputation, hieß es erst. Dann Mitte des Oberschenkels dann komplett. Und ich habe da gedacht, wo das dann hieß, komplett, habe ich schon gedacht, das ist nichts für Vater. Weil der war Fernfahrer sein Leben lang, der war ja ein Eigenbrötler, ein Egoisten, immer seinen Kopf und er musste immer dahin, wo er wollte und alles, das wäre nicht gut gegangen. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater, Maike? Früher, so zu Teenagerzeiten, ziemlich schwierig, weil er auch sehr egoistisch und teilweise auch aggressive Ader hatte. Aber seit 3-4 Jahren hat er sich komplett gewandelt gehabt. Und da war das allerbeste das heißt Verhältnis. Die also der hatte immer einen lockeren Spruch. Der hat sogar im Krankenhaus unter den ganzen Medikamenten noch seine Sprüche geklopft. Ja. Er hatte sogar den Montag, wo meine Tochter mit dabei war. Ja, das war ja sein Ein und Alles. Ist er auf einmal innerhalb einer halben Stunde richtig klar geworden, auch im Kopf und alles. Das war die Kleine. Die ist 21. Na gut. Jetzt war er trotzdem noch unsere Kleine. Ja, aber wahrscheinlich hat sie ihm diese Kraft gegeben. Oh ja. Ja, der hat sie auch die ganze Zeit nicht losgelassen. Und das Beste war, also das Witzigste, der hat so in seinem Dusel gesagt, er möchte gerne Zeitung haben, auf der Intensivstation. Ich sage, okay, was möchtest du denn haben? Ja, irgendwas zum Rätseln, zum Blättern und ein Porno. Wir gucken uns alle an, meine Mama sitzt daneben. Ich sag, deine Frau sitzt daneben, ne? Das weißt du. Ja und? Ich will doch wieder gesund werden. Ich muss doch irgendwie meinen Kreislauf ankurbeln. Das ist ja lustig. Das hat er wahrscheinlich gar nicht bei ganz klarem Verstand gesagt. Nein. Ne? Nee, da hat er schon, war er so ein bisschen in einer anderen Welt schon. Ja, ja, klar. Ja. Also ich hatte die Woche einen Einblick, wie es gewesen wäre, wenn er dement geworden ist. Ja. Und an dem Tag, wo wir uns nach der OP, rief der Arzt mich an, wir sollten doch zum Verabschieden kommen, wenn wir möchten. Da sind wir auch gleich dann hingefahren. Und da ist mir mal eins von deinen Ratschlägen mal in irgendeiner Sendung eingefallen, auch zu so komatösen Patienten ruhig zu sagen, lass los, du darfst gehen. Und das habe ich dann in diesem Moment auch zu meinem Vater gesagt. Ne? Und man merkte auch anhand dieser Blutdruck und Puls und das alles, also der war zwar erst nervös und dann wurde er ruhiger und das war eine ganz tolle Atmosphäre. Das heißt, aufgrund der schweren Erkrankung kann man sagen, dass es auch eine Erlösung war, dass er gestorben ist. Oh ja. Ja. Er ist genau dann 12 Stunden nach der OP, also nachts um 3:15 habe ich einen Anruf gekriegt. Ja. Wie geht deine Mutter damit um? Ah, im Moment kann ich das ganz schwierig deuten. Also sie wechselt von guter Laune zu schlechter Laune. Teilweise auch ein bisschen sehr durcheinander. Ja, es ist aber auch frisch. Wie lange waren die beiden zusammen? Die hätten morgen 50 Jahre Verlobung. Wahnsinnige Zeit. Und die hätten im Februar 5 goldene Hochzeit gehabt. Das kriegt heutzutage keiner mehr. Dann wird deine Mutter noch eine große Achterbahnfahrt der Gefühle vor sich haben. Sie wird durch viele Täler gehen, es wird dann eine Weile wieder stabil sein und dann wird sie wieder einsacken. Das ist normal. Das weiß ich. Und ich bin selber auch in psychiatrischer Behandlung. Es fällt mir im Moment auch jetzt gerade so nach insgesamt fast 3 Wochen. Also nächste Woche Montag bin ich 3 Wochen hier. Bin selber arbeitslos, hab jetzt nur bis zum 12. offiziell frei vom Arbeitsamt. Du heißt hier heißt bei deiner Mutter. Ja. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja, Entschuldigung. Maike, ich weiß nicht, wie das danach machen soll. Ich kann sie nicht alleine lassen. Sie geht selber schon am Rollator. Sie ist 74. Oh je, das heißt, zu dem Trauerschmerz kommt jetzt auch noch die Sorge um die Mutter. Wie geht's mit der Mutter weiter? Weil letztens kam ich hier nach Hause, ich war nur kurz alleine einkaufen und da hatte sie die Fernbedienung, die ihr runtergefallen war, aufgehoben und da saß sie hier hilflos vorm Sofa. Und das, Maike, ich kann sie nicht auf Dauer alleine lassen, das geht noch nicht. Also zunächst einmal tut mir das sehr leid, dass du deinen Vater verloren hast. Auch wenn es ein schwerkranker Mann war, ist es ein schlimmer Schmerz. Du hast deinen Vater verloren und das ist einfach immer traurig und immer. Ja, und das kann ich selber noch nicht begreifen, weil ich habe einfach gar keine Zeit dazu. Ja, klar, du hast dich um so viele Sachen jetzt kümmern müssen. Ich habe jetzt das einzige Positive in dem Schlechten. Er hat mir so dadurch meinen Lebenstraum erfüllt. Ich habe jetzt ein eigenes Auto. Du hast ein Auto geerbt? Ja, das haben wir umschreiben lassen, weil ich brauche es ja für meine Mama. Liebe Maike, du weißt das ja, hier im Hintergrund immer tolle Psychologen. So auch heute wieder die Sabine. Und ich möchte, dass Sabine dich jetzt berät, was du für dich, du musst ja für dich jetzt auch sorgen und dass du stabil bleibst und wie du dein Leben organisierst, dass alles gut weiterläuft. Ich möchte, dass sie dich jetzt berät. Ja, gerne. Bezogen auch auf deine Stadt, was es da so gibt an Möglichkeiten. Ich biete dir dann an, dass sie dich jetzt gleich zurückruft. Ist das okay? Das ist okay. Sehr gut, dann machen wir das so. Darf ich aber noch eine Geschichte, ganz kurz einen Satz noch mal sagen? Ja. Ich hatte vorgestern Nachmittag mich kurz hingelegt zu schlafen. Im Traum hat mich mein Vater auf dem Handy angerufen und hat so gesagt, ja, es war so, als wo er noch im Krankenhaus war, wann kommt ihr denn? Mhm. Ich sag, Papa, ich sag, wir können nicht mehr kommen, du bist gestorben. Wer erzählt das denn? Ich sag, ja, die Ärzte, ja, dann wurde ich wach und hinterher ist mir vielleicht klar geworden, er weiß es vielleicht selber noch nicht. Das ist ein heftiger Traum. Ja, also wir haben sowieso schon so, meine Mutter und ich, wir haben Antennen mit, ich weiß auch, dass mein Opa noch da ist. Mhm. Mir wurde gerade ein bisschen gruselig, als du es erzählt hast. Ja. Mhm. Liebe Maike, du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, nämlich gerne. Die Sabine. Alles Gute dir und deiner Familie und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Und dir noch eine gute Nacht. Dankeschön, Maike, tschüss. Jo, bitte, tschüss. Hier ist... Claudia. Claudia ist 20. Hallo Claudia. Hallo Domian. Claudia, was ist dein Thema? Ja, ich wollte mit dir über Spielhalle oder Glücksspiel reden, bezüglich in der Spielhalle. Ja. Und zwar über die positiven Seiten, weil man hört ja immer so viel Negatives und auch viele Schicksale, die sich dort ereignen, aber gibt es da Positives? Bitte? Gibt es da Positives? Wenn man sich unter Kontrolle hat, ja, schon, klar. Was heißt das bezogen auf deine Person? Also ich gehe selber seit 2012, habe ich das so kennengelernt durch einen Bekannten, der mir das gezeigt hat. Mhm. Und am Anfang hatte ich da so ein bisschen Angst. Es ging darum, mal 2 Euro reinzustecken und ich habe erst gesagt, nee, weil dann sind die ja direkt weg. Und ich hatte halt auch einen total, ich hatte es total schlecht im Kopf. Ich habe mir auch gedacht, oh nee, dann tust du da das Geld rein. Mhm. Claudia, eine Bitte, du sprichst über Lautsprecher, ne? Ja. Mach das mal bitte anders und ganz konventionell mit Hörer. Das klingt nicht gut. Okay, alles klar, Moment. So, jetzt müsste besser sein. Ja, ist besser. Mhm. Genau. Ja, wie gesagt, ich hatte auch ein schlechtes Bild davon und dann habe ich es mal ausprobiert und die 2 Euro waren nicht sofort weg, denn man kann ja die Einsätze variieren und ja, also klar muss man auch was einsetzen, aber ich habe viele positive Erfahrungen machen können und auch... Welche positiven Erfahrungen hast du in der Spielhalle gemacht? Also ich habe da ein bisschen Geld gewonnen. Also ich bin selber Studentin, das heißt, wenn ich da mal so 100, 200 Euro gewinne, ist das schon viel Geld für mich gewesen. Ja, aber genau so fangen Spielsüchter an. Genauso. Was studierst du? Ich studiere Sozialpädagogik. Boah, klar. Du studierst Sozialpädagogik. Genau, richtig. Das heißt, dir ist völlig klar, welche Gefahr von einer Spielhalle ausgeht. Und genau. Und du stellst es jetzt so positiv dar? Nee, ich will es ja nicht verherrlichen. Also ich kriege da auch selber mit, entweder von den Angestellten, aber auch so, wenn man sich mal mit den Leuten unterhält, was da für Schicksale auch hinterstecken können. Weißt du, Claudia, ich mache diese Sendung über 19 Jahre. Ich habe hier mit unzähligen Spielsüchtigen gesprochen. Ich habe noch mit keinem geredet, der gesagt hat, ach, ist toll, ist super. Und es mag ja sein, wenn man sich im Griff hat und so ein bisschen da ein paar Euro mal verdient, dass das ganz nett ist. Aber die ganz große, überwiegende Masse der Menschen läuft Gefahr, da unterzugehen in diesen Hallen. Ja. Das müssen wir klar sagen, dass wir da bloß keine Werbung machen. Na, ich will keine Werbung machen, bloß nicht. Also, ne, also ich habe auch schon was verloren. So ist es nicht. Es ist nicht immer so, dass man immer hingeht und immer mit 100 Euro rausgeht. Ich denke, viele haben auch die falsche Vorstellung. Man muss sich auch mit kleinen Sachen zufrieden geben. Also ich habe da auch mal 5 Euro ganz zu Anfang reingetan, habe dann bei 20 Euro sofort aufgehört und einfach 15 Euro gewonnen, habe mich darüber riesig gefreut. Was war der höchste Gewinn bisher? Der größte Gewinn waren 800 Euro. Boah, das ist natürlich viel. Wie sicher bist du dir, dass du nicht dann vielleicht doch in diesen Strudel gerätst, immer mehr und immer weiter zu machen? Also bei mir ist das so, ich wohne alleine. Mhm. Ich muss mich selbst finanzieren und ich habe meine Fixkosten alle immer abgedeckt und habe dann quasi so einen Betrag, den ich als Freizeitgeld habe, ob ich damit irgendwie weggehe oder mir irgendwas kaufe, was ich gerade haben möchte, halt so ein Geld, was so für mich zur Verfügung ist, um Spaß zu haben und dann wiege ich halt erstmal, gehe ich mit Freunden irgendwo in eine Bar oder sowas und was trinken und mal gehe ich dann den Abend von dem gleichen Geld eben in die Spielhalle und wenn das Geld weg ist, ist das Geld weg, ne? Ja. Ja gut, dann scheinst du dich ja da sehr im Griff zu haben. Aber generell, kauf dir doch lieber was Schönes für das Geld, als dass du es da verballerst. Ja, aber es ist halt der Reiz auch manchmal da, aus 20 Euro dann was zu haben und 50 Euro zu haben und sich dann was für 50 Euro zu kaufen. Na, natürlich hätte man das auch, wenn man die zwei, drei Male nicht hingeht und das Geld dann einfach spart. Genau, ne? Ist so, auch logisch. Genau so. Aber ich habe jetzt zum Beispiel jetzt, wo ich die 800 Euro gewonnen habe, es ist halt immer so die Verlockung, dieses Geld auf einen Schlag zu haben. Man sieht dann natürlich nicht, wie viel man Geld dann im Prinzip reingesteckt genau, hat. Genau, genau. Aber ja, dadurch, als ich jetzt die 800 Euro gewonnen habe, habe ich mich zum Beispiel auch für den Führerschein angemeldet sofort, ne, und nicht das Geld wieder reingesteckt. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Das machen auch viele. Okay, also wir sagen mal, bei dir ist es bisher ganz gut gelaufen. Mhm. Wir wollen in keinster Weise Werbung für Spielhallen machen. Nein, nein, bloß. Denn das ist Teufelszeug. Mhm. Und ich hoffe, dass du dich da weiter im Griff hast. Und am wohlsten wäre mir, wenn du gar nicht mehr reingehst. Nicht, dass irgendwann doch irgendwas passiert und du abrutschst. Mhm. Du hast ein tolles Studium, mach das Studium fertig und such dir deinen guten, wertvollen Beruf in diesem Bereich. Das ist wichtig. Mhm. Ja, ich finde halt immer schade, also klar, ich habe auch nie Gutes darüber gedacht, aber ich finde es halt schade, dass so Sachen wie Lotto und auch diese Spielwetten beim Fußball zum Beispiel sind ja auch Glücksspiele. Mhm. Und die werden zum Beispiel bei total verherrlicht. Ne? Also wenn da Leute bei Facebook zum Beispiel posten, dass sie da wieder für irgendwelche Fußballspiele getippt haben, dann gratuliert man denen und wünscht denen viel Glück und so weiter. Und es ist ja eigentlich genauso gefährlich, ne? Oder auch Lotto. Also Claudia, wir sind uns im Prinzip einig, ne, glaube ich. Ja, also, ja. Doch, ich würde jetzt auch keine Werbung dafür machen. Ich habe selber dort erlebt, dann, was die Leute da durchmachen. Dann belassen wir es dabei. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ja, könnte ich noch ein Glück Autogramm im Leben, nicht im Spiel. Ja, könnte ich denn ein Autogramm von dir haben? Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, super. Alles Gute, vielen, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, da läuft der Vorspann und da sind wir schon. Da ist die Kamera an und das Wiedererfernsehen ist da. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch auch. Mal rasch, wir sind hier im Radio schon dabei, bei 1Live. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ihr kennt es, dann ruft ihr diese Nummer an, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin verbunden jetzt mit dem Michael. Michael ist 47. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, und zwar geht es darum, dass ich bin verheiratet und mit vier Kindern, also eine sechsköpfige Familie. Und wir haben schon seit mehreren Jahren, haben sich Schulden entwickelt, die auch zurückzuführen sind auf nicht mehr rückzahlbare Raten, weil ich dann auch persönlich erkrankt bin. Und das da lag auch eine Operation zugrunde, die dann fehlgelaufen ist. Und seitdem habe ich einen... Moment, langsam, da sind Raten, die man nicht zurückzahlen kann. Also die kann ich vielleicht zurückzahlen, aber nur noch in Höhe von 10 oder 20 Euro und manchmal auch überhaupt nicht mehr. Ja, was sind das für Raten? Für was ist das Geld ausgegeben worden? Das ist ausgegeben worden für einen PKW, den ich wegen meiner Gehbehinderung beschaffen musste und auch wegen unserer Tochter, weil die Epilepsie krank ist und die muss auch sehr häufig immer wieder von der Schule abgeholt werden. Also darf auch nicht alleine mit dem Bus fahren. Und da gab es schon grobe Rückzahlungsschwierigkeiten. Ja, was für ein PKW? Was für ein PKW ist das? Also es ist so ein kleiner Bus mit sieben Sitzplätzen. Ja. Wie viel Geld hast du dafür bezahlt? Oder wie teuer ist das Ding? Müsstest du bezahlen? Ja, das hat dann gebraucht. Da hat er schon einiges auf dem Puckel, so circa 7.000 Euro gekostet. Mhm. Und anfangs hatte ich noch, wenn man so will, einen ganz guten Verdienst. Ich hatte in Vollzeit gearbeitet und dann kam halt diese Operation dazwischen. Was ist das für eine Operation? Da wurde ich an der Hüfte operiert, auf der linken Seite im Bein und das ist dann halt schief gelaufen. Dann gab es einen Noteingriff, dann musste ich nochmal operiert werden und dann ist dann letzten Endes daraus ein Nervenschaden resultiert und die Orthopäden operieren auch nicht nochmal, weil das sei kontraproduktiv und seitdem habe ich jetzt auch ein chronisches Schmerzsyndrom, muss also Opiate einnehmen. Und das heißt, dass du auch nicht arbeiten kannst mehr? Also ich kann nur noch Teilzeit arbeiten. Ich habe eine Erwerbsminderungsrente bekomme ich zum Glück und ich kann nur noch 4 Stunden arbeiten als Gärtner und da ist man ja auch viel auf den Beinen. Und, okay, und wir sagen nochmal, 4 Kinder sind da? Ja. 4 Kinder? Genau. Hast du, du hast Schulden natürlich, wie hoch sind die Schulden? Ja, das sind jetzt 14.000 Euro geworden. Mhm. ja. Wie ist die Situation? Wie ist die Situation sonst in der Familie? Ja, wir halten es so gut, es geht zusammen. Also diese Geldnot, die löst ja auch letzten Endes soziale Not aus. Das ist also für die Kinder, finde ich, besonders schlimm. Also ich versuche überall, wo es irgend geht, Kosten zu sparen. Das heißt also, ich ernähre mich also eher schlecht als recht. Also ich versuche mich selbst also sparsam zu ernähren. Mhm. Habe auch schon abgenommen dadurch. Mhm. Aber ich möchte den Kindern eine gesunde, vernünftige Ernährung bieten. Mhm. Wir werden so ein bisschen von der Tafel unterstützt. Einmal die Woche bekommen wir ein bisschen Essen. Mhm. Und ja, das... Wie alt sind deine vier Kinder? Von bis? Ja, die sind also 4, 6, 14 und 15. Ah ja, okay, das sind alle noch zu Hause und alle wollen verköstigt werden, alle kosten Geld. Genau, richtig. Mhm. Geht deine Frau auch noch arbeiten? Also sie hat mal gearbeitet als Krankenschwester, das musste sie aber auch wegen der Kinder dann aufgeben und auch wegen unserer behinderten Tochter. Also die hat also mindestens einmal die Woche größere Anfälle und wo man dann auch mit dem Notfallmedikament einschreiten muss. Ja, ich muss. Verstehe, da kann sie nicht weg sein. Genau, und bei mir ist das auch so, ich arbeite so von 8 bis 12 vormittags, bin dann zu Hause, aber wegen der ganzen Medikamente, ich nehme auch Antidepressiva, die halt, ja, Depressionen sind durch die Schmerzen, die ich permanent habe, ausgelöst. Ja, das heißt, also deine seelische Situation ist auch alles andere als rosig. Ja, und dann weil die Nebenwirkungen sind dann auch so, dass ich also totale Erschöpfungszustände habe und ich könnte gar keinen Nebenjob mehr ausüben. Das war ich vorher als Kinder, also Kranken- und Altenpflege habe ich bei der Caritas gemacht, ambulant. Mhm. Da hatten wir dann jeden Monat 400 Euro mehr und da ging es uns eigentlich relativ gut. Mhm. Und jetzt, wo das weggebrochen ist. Du hast gerade gesagt, da kommt ihr bekommt auch Essen von der Tafel. Ja, einmal die Woche. Einmal die Woche. Mhm. Ja. Aber ihr könnt euch satt essen, alle. Ja, das reicht für 6 Personen nicht für eine ganze Woche. Also dann so viel, das ist immer, sagen wir mal, schön, dass es das gibt. Das finde ich auch sehr, eine ganz tolle Einrichtung. Aber es ist manchmal mehr, manchmal weniger bekommt man, weil die sind ja auch auf Spenden von außerhalb der Supermärkte und so weiter angewiesen. Und dann schwankt auch der Bestand. Es werden auch immer mehr Leute, stelle ich fest, die dorthin gehen und dann wird das auch... Ja, das ist das Traurige. Das werden, es werden traurigerweise immer mehr. Nun ist das eine große Familie, es gibt ein behindertes Kind, du bist selbst gesundheitlich sehr angeschlagen. Lass mich fragen, das ist wichtig, habt ihr denn alles ausgeschöpft, was euch zusteht von Seiten... Ja, also vom Jobcenter bekommen wir eine Unterstützung. Mhm. Neulich war das jetzt auch so, dass jetzt zum Beispiel gab es eine Stromnachzahlung, also ich muss mal sagen, wir wohnen in einem Haus von 1958, da sind wir reingezogen und wollen schnellstmöglich wieder da raus, weil es hier, das wurde uns verschwiegen, gibt es also ein Feuchteproblem, das wurde alles nur so notdürftig überstrichen, war alles beim Einzug wunderbar weiß, aber der Keller, da gibt es bei jedem Starkregen Überflutungen, wenn man so will, da wird uns diverse Möbel, Kartons mit Kleidung, alles weggeschimmelt und das steigt jetzt auch schon im Erdgeschoss hoch. Das darf natürlich. Von der Wand. Ja. Ja, und dann haben wir einen Heizlüfter genommen, weil wir auch kein Geld mehr hatten, um Heizöl zu kaufen. Mhm. Haben wir mit so einem kleinen Heizlüfter uns dann gewärmt im Winter. Also wir kennen auch schon Winter ohne Heizung. Das war ganz cool. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel Strom. Das ist mir völlig klar. Wir hatten eine riesige Stromnachzahlung von 800 Euro und dann kann ich gar nicht bewältigen. Mhm. Und okay, jetzt. Wie ist das denn? Wie ist das denn mit den Kindern, gehen die mit diesem Mangel im Elternhaus um? Also das merken die schon. Also die vergleichen sich ja auch mit Gleichaltrigen auf ihrer Schule, wie die ausgestattet sind, sagen wir mal. Und auch, wir können auch keine Sachen machen wie Kino, Freizeitpark, also das ist alles, was ein Kind vielleicht mag, das ist das. Also das geht natürlich nicht, aber gibt es da auch dann Streit, dass die Kinder sagen, wieso können wir das nicht und die anderen können das und warum machst du nichts, Papa? Also bei den Pubertären, sagen wir mal, ist das schon des Öfteren der Fall, dass die dann auch, gewisse Dinge vielleicht mal gerne machen möchten, auch mit anderen Freunden zusammen und dann müssen wir meistens immer absagen oder das Kind irgendwie krank melden, irgendwas vorschieben, damit halt diese peinlichen Situationen nicht entstehen. Mhm. Gibt es irgendeinen Hoffnungsstreifen am Horizont? Ja, ich habe also zumindest von der evangelischen Kirchengemeinde hier, bekomme ich manchmal auch dann Essensgutscheine und wir haben auch schon mal eine private Spende von einem Gemeindemitglied in Höhe von 100 Euro bekommen. Das war wie ein Geschenk vom Himmel, wenn man so will. Damit konnten wir dann auch, naja, das eine oder andere, was vielleicht auch mal kaputt gegangen ist, bezahlen. Aber es ist ein fürchterlicher Teufelskreis und ich bin auch schon bei der Schuldnerberatung. Und was sagen die? Die können auch nicht mehr machen, als wir haben durch ihre Hilfe die Raten abzusenken auf ein Minimum. Das sind vielleicht 10, maximal 15, 20 Euro. Aber wir können auch nicht alle Gläubiger bedienen. Mal dem einen, mal den anderen nicht. Ihr hängt richtig im Dilemma drin. So kann man das sagen. Ja, ja. Also der Druck von den Inkassobüros, da kommen immer böse Briefe Mahnbescheide. Und wenn man dann auch noch seelisch angeschlagen ist, ist das natürlich ganz schlimm. Michael, wir werden uns mal ein bisschen schlau machen im Hintergrund. Vielleicht haben wir doch noch einen guten Tipp für euch. Manchmal übersieht man was, wenn man so im Schlamassel drin hängt, wo man vielleicht doch noch Hilfe kriegen könnte. Ich verspreche dir, dass wir jetzt alles hier durchschauen und uns schlau machen und werden dich gleich nochmal anrufen. Ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen mit Rat und Tat unter die Arme greifen können. Ja, also ich wollte nur noch kurz dazu sagen, die Behinderung, die ich da jetzt habe, die ist mit 70% festgelegt und die wird auch nicht mehr weggehen da. Also diese Chance habe ich nicht mehr, dass das dann irgendwann mal besser wird. Und das mit dem Geld, das ist teilweise so schlimm, dass ich auch die diverse Medikamente gar nicht kaufen kann, wegen der Apothekenpreise. Ich habe deine Notlage schon kapiert, Michael. Das kann ich mir alles schon gut vorstellen. Das tut mir wirklich von Herzen leid. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland vielleicht irgendwelche Stiftungen gibt oder sowas in der Richtung, die so sozial ausgerichtet sind. Genau, in der Richtung werden wir jetzt mal suchen. Und ich verspreche dir, dass wir uns dann heute Nacht noch bei dir wieder zurückmelden. Okay? Oh ja, das wäre ein Segen, So machen wir es. Dir natürlich von Herzen und deiner Familie auch alles Gute, Michael. Ja, werde ich Ihnen sagen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Vielen Dank auch. Gerne, tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr, hier ist Helga. Helga ist 72. Guten Morgen, Helga. Guten Abend, Domian. Hallo, Helga. Hallo. So, hier sind wir beide dran. Um was geht's? Ja. Ich bin total verliebt. Du bist total verliebt? Total. Das hört sich erstmal super an. Ja. Ist es auch super? Ja, ist super. Seit wann bist du verliebt? Seit 4 Wochen. Och. Und wie lange warst du vorher nicht verliebt gewesen? 7 Jahre. 7 Jahre. So, jetzt erzähl mir mal von deinem Hengst, in den du verliebt bist. Ja. Das war in einem Kaufhaus haben wir uns getroffen. Also er hat mich gestummt und hat sich dann entschuldigt. Was hat er? Er hat dich was? So am Arm ich bin die Tür rein, er ist die Tür raus. Also habt ihr euch so gestoßen, aus was versehen, so angerempelt? Angerempelt, ja. Da hat er sich entschuldigt und hat gesagt, schau, du vergeh mal diese Tasse Kaffee trinken. Och, ja. Und da bin ich halt mitgegangen. Ja. Und dann wollte er halt meine Adresse haben, erst wollte ich sie nicht geben, weil ich habe gewusst, dass er so weit weg wohnt. Ja. Und dann hat er gesagt, das ist mein Problem, wenn das Rechte ist, treffen wir uns noch einmal dann woanders da. Wie viel dann auch zugestimmt. Wie viele Kilometer wohnt er denn von dir entfernt? Zwischen 50 und 60 Kilometer. Ja, geht ja noch. Stell mir vor, das wären 600 oder so, dann wäre es übel. Nee. So, da habt ihr beiden schön Kaffee getrunken und euch nett unterhalten. Ja. Und er gefiel dir auf Anhieb? Nee. Nein? Nee, ich vielleicht gefalle schon, aber ich wollte nicht. Weil ich 2 Ehen hinter mir habe, wo die Männer gestorben waren. Ja. Und da wollte ich halt nicht noch eine Beziehung anfangen. Nee, so weit sind wir gar nicht mit der Beziehung. Aber man hat ja so ein Gefühl, wenn man jemanden neu kennenlernt, dass man denkt, oh, ist da eigentlich ein ganz schmucker Kerl? Oder man sagt, oh nee, der nicht. Nee, es hat mich verliebt. Es hat gefunkt. Das hat gefunkt. Wie alt ist er denn? Er ist 69. 69, na gut, das ist ja fast das gleiche Alter. Ja. So, dann Kaffee trinken war vorbei, Adressen sind ausgetauscht. Wie ging es dann weiter? Wieder getroffen und beim dritten Mal treffen ist es halt im Bett passiert. Ah. Darf ich fragen, wie es war? Hatte ich noch nie erlebt, sowas. Ach, ehrlich, wirklich? Einmal 4 Stunden, einmal 7 Stunden. Das ist ja unfassbar. 7 Stunden Sex hattet ihr miteinander? Ja. Hast du was hübsch überrascht. Und das hast du auch noch nie erlebt? Nein. Ich habe meinen ersten Orgasmus gehabt mit 61 Jahren. Wahnsinn. Bei meinem ersten Mann. Das war der erste Mann, mit dem warst du da auch schon lange zusammen? 41 Jahre. Und dann, nach 41 Jahren, hast du erst den ersten Orgasmus mit deinem Mann bekommen? Ja, mit dem zweiten Mann. Mit dem zweiten Mann? Ja. Und jetzt geht's so richtig ab? Und jetzt muss ich alles nachscheinbar holen, was ich versäumt habe. Ich stelle mir das ganz fantastisch vor, wenn man nicht so viele sexuelle Höhepunkte in seinem Leben erlebt hat und wenn man das dann in dem Alter von 72 erlebt. Das muss doch ein Erdbeben in deinem Leben sein. Ja, das war es auch. Und jetzt ist er noch in Spanien. Ist in Urlaub und ich bin jetzt allein da. Wieso hat er dich nicht mitgenommen? Weil das ja mit seinem Sohn schon alles bezahlt war und er wollte. Aber der Sohn hat angerufen heute Abend und hat zu mir gesagt, ich wäre besser daheim geblieben, mein Vater macht mich total verrückt. Ich muss dich noch was zur Sexualität fragen. Viele Leute sagen ja, wenn sie so etwas älter werden, dass das Ganze irgendwie so abflacht und sie eigentlich gar keine Lust mehr haben. Hattest du in den letzten Jahren so heimlich schon doch noch Lust? An was ich? Nee. Nee. Das heißt, das ist jetzt durch ihn wieder so entfacht, entflammt worden. Ja. Ja. Beschreib mir mal, was so anders ist an der Sexualität, wie die Sexualität, die du früher hattest. Er ist zärde. Bitte? Das macht viel aus. Er ist zärde. Er ist zärde. Sehr zart. Ja. Und schon, was er zu mir sieht, immer. Er sieht bei jedem zweiten Wort, ich liebe dich. Das habe ich alles nicht gehört früher. Also ein zärtlicher Mann. Ein sehr zärtlicher Mann. Ja. Ist er ja auch schon im staatlichen Alter. Schafft er das so allein oder nimmt er irgendein Hilfsmittel? Nein, macht das alles allein. Alles allein. Nimmt kein Mittel oder was. Ja, und wenn er es nehmen würde, wäre es ja auch egal. Ja, wäre es auch egal, ja. Wie kamst du dir dabei vor, wenn du mit 72 eine siebenstündige Sexorgie mit deinem Lover, mit deinem Geliebten gefeiert hast? Wie kamst du dir dabei vor? Ich muss ein Bett gehockt haben, gesagt, sowas kann doch überhaupt nicht passieren. Muss es mir passieren? Ich war ein bisschen, weiß ich nicht. Also wie im Rausch, ne? Wahrscheinlich. Ja, wie im Rausch, als ob wir was genommen hätten. Ja. Er hat aber gesagt, das hätte er auch noch nicht gehabt, dass eine Frau so Ausdauer hätte wie ich. Und Mensch, ich freue mich für dich sehr. Es geht ja hier auch nicht nur um Sexualität, es geht ja auch um mehr, ne? Es geht ja auch um Innigkeit und Liebe. Ja. Bleibt auch bei mir, er will mit mir fest die Beziehung anfangen, was ich anfangen, die haben wir bereits und es ist am liebsten, würde ich dich ganz zu mir nehmen. Also. Wie lange ist er denn schon solo? Er? Ja. Er ist 4,5 Jahre. Ah ja. Er hat auch 2 Frauen verloren. Ja. Kennst du denn auch schon, ich meine, es sind gerade erst 4 Wochen, das ist noch nicht so lange, aber kennst du schon ein bisschen, wir sprachen gerade von dem Sohn, ein bisschen seine Familie, sein Umfeld? Nee, noch nicht. Er hat mich nur angerufen und hat mir das gesagt, dass sein Vater auf die Nerven ging. Am liebsten hat er gesagt, würde ich jetzt heimfahren, würde dich hinschicken. Wie lange bleibt er denn weg? Noch 7 Tage. Ach na ja, gut, das hältst du aus. Ja, dann kommt er. Dann wird er operiert und dann kommt er in die Reha. Ach du, hier, das auch noch? Ja, aber dann nimmt er mich in beide Sachen, nimmt er mich mit. Was wird denn operiert bei ihm? Das Knie. Ach so, okay. Das ist nicht viel. Dann, das ist ja nicht, dann kann, als andere ist ja noch funktionstüchtig dann. Ja. Ja. Hast du denn auch Kinder? Ich habe 2 Stück, ja. Was sagen die denn dazu, dass die Mutter jetzt radadoll ist? Der eine ist Mediziner, das ist, sowas habe ich noch nicht erlebt, dass meine Mutter so verrückt ist. Und du groß, der hält sich raus. Das ist ganz dezent. Ja. Na, aber die gönnen dir das, die beiden? Beide, ja. Die sagen nicht, Mama, komm, jetzt mach mal halblang, du bist 72, jetzt... Ich fühle mich aber nicht, wenn einer sagt, ich werde 72, ich fühle mich nicht wie 72. Ja, darauf kommt es ja an, wie man sich fühlt. Auch viele sagen, ich steht aus wie 65, 60, also... Weißt du, die Liebe macht einen ja auch jung. Man sieht ja auch jünger aus, wenn man verliebt ist, weil man mehr strahlt. Mehr strahlt mehr, ja. Wie ich war beim Arzt. Vorgestern hat er gesagt, ach, Sie ist aus dem Jungbrunnen. Er wusste von nichts. Ehrlich? Ach, ja, ich habe auch vorher schon abgenommen. Ich habe jetzt seit 15 Kilo abgenommen. Ja. Und er hat gesagt, ach, die kommt wieder aus dem Jungbrunnen, kommt ohne raus. Hast du denn jetzt in den 4 Wochen wegen ihm so viel abgenommen? Nein, ich hatte vorher. Ach so. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Aber dann passt das ja alles perfekt aufeinander jetzt. Du bist rank und schlank und bist verliebt und der Arzt sagt, du kommst aus dem Jungbrunnen. Ist ja wie ein Märchen. Ja. Das, jetzt ist er 7 Tage noch weg. Das ist natürlich, wenn man verliebt ist, ist das sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Schlimm. Er ruft aber 3-mal am Tag an. Na Gott sei Dank, aber schlimm ist es trotzdem. Ja, und du 3-mal schreiben. Das ist auch gut. Wie kriegst du denn so die Tage rum zwischen den Zeiten, während er nicht... Wenn er da nicht angerufen hat. Ich bleib zu Hause, ich geh nicht weg. Du gehst nicht weg? Nee. Und was machst du dann zu Hause? Ich mach Handarbeit oder irgendetwas, ich geh nicht weg. Warum gehst du nicht weg? Ich war noch nie so, dass allein kann ich in keine Gaststätte gehen, ich kann allein in keinen Kaffee gehen. Ja. Das mache ich alles nicht. Nee, noch nie. Nee, aber du kannst doch mal ein bisschen in die Herbstsonne gehen. Und ja, ich spaziere gehe ich. Ach so, okay. Aber nicht so in die Stadt oder irgendwas. Ich verstehe. Ja. Ich laufe jeden Tag mal 20 Kilometer, die mache ich. Das ist gut. Und in den Gedanken bist du dann immer bei ihm? Bin ich bei ihm, ja. Gibt's irgendwas, jetzt haben wir so viel geschwärmt, gibt's irgendwas, was du vielleicht noch nicht so ganz toll an ihm findest? Nee. Nee, da will ich doch. Er ist super, also... Ich bin total verliebt, wenn ich mal verliebt bin und ich wollte ja nicht, aber jetzt hat es mich halt erwischt. Wie heißt denn der Süße? Mit Vornamen? Oh, wie? Der hat so einen schweren Namen. Für mich ist es ein schwerer Name, Meinhard. Meinhard? Meinhard, ja. Unser Hausmeister hat Meinhard gesagt, geheißen. So. An den muss ich denken, wenn ich ihn seinen Namen Ich verstehe. Denn ist so schwer für mich zu denken. Aber so schwer ist der Name eigentlich gar nicht. Aber ist er geläufig für mich, aber wie das erste Mal. Du musst dir einen Kosenamen ausdenken für ihn. Ist der Brummbär. Der Brummbär, das ist. Liebe Helga, ich beglückwünsche dich zu deinem Glück. Ja, und ich gratuliere zu deinem Glück. Und genieß es, aber mach jetzt auch nicht so ganz schnell verrückte Sachen, dass du jetzt deine Wohnung aufgibst oder sowas. Nein, das haben wir schon besprochen. Genau. Ich behalte meine Wohnung immer. Ja. Und wenn ich auch zu ihm ziehe, ich behalte trotzdem meine Wohnung. Genau, dass du, wenn irgendwas schief läuft, das wollen wir gar nicht hoffen, aber man weiß es ja nie, dass du deine Rückzugsmöglichkeit hast. Dann könnte ich zum Sohn. Der Sohn hat für mich mitgebaut. Na so, das war wunderbar. Das wäre kein Problem. Aber dennoch könnt ihr es ja langsam angehen lassen und ihr habt ja jetzt Zeit. Wir haben jetzt noch 2 Mal. Ich will ja 104 werden. Ist klar. Ist mir schon klar. Da hat sicher noch 30, 32 Jahre. Warum 104? Das ist schon immer, als junges Mädchen habe ich schon immer gesagt, ich wäre 104. Warum nicht 105? Das weiß ich nicht. Ja, wenn gut. Mich jemand fragt, wie alt ich bin, sage ich immer 52. Also. Und dann fällt mir ein, ach, ist ja gar nicht wahr. Also, da müssen wir jetzt wirklich vereinbaren, das wird ein großes Fest. Wenn du 104 bist, ja. Dann müssen wir beide nochmal miteinander telefonieren, okay? Ja. Meine Liebe, Helga, viel Spaß mit deinem Brummbär. Ja. Und alles Gute. Und die 7 Tage gehen sehr schnell rum, ich bin sicher. Auch wenn sie dir wie eine Ewigkeit jetzt vorkommen. Aber wie Ewigkeit. Natürlich, ja. Ich weiß. Ja. Alles Liebe, alles Gute und Glück wünsche ich euch. Ja, okay, danke. Tschüss, ciao. Ciao. Nach all den traurigen Sachen, die wir hier immer so hören, freue ich mich, wenn wir dann auch von so großen Glücksgeschichten erfahren. Hier ist Gabi. Gabi ist 58. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen. Hallo, Gabi. Ja, mein Anliegen ist, mein Mann ist vor 5 Monaten gestorben. Wisst ihr, so ist das Leben. Glück und Unglück liegt genau nebeneinander. Genau nebeneinander. Wie jetzt hier gerade. Genau so ist das. Deswegen musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln bei der Dame. Ja. War recht interessant. Jetzt sag mal bitte, ich hab's gar nicht. Wann genau ist er gestorben? Mein Mann ist verstorben am 19. März. 19. März. Mhm. Und zwar hatte er 2 Herzinfarkte. Mhm. Wurde insgesamt 1 Stunde reanimiert. Mhm. Ja, wurde dann ins künstliche Koma gesetzt oder ist ins Koma gefallen. Mhm. Und hat dann 3 Tage in Bochum gelegen. Ja. Und ist dann am 19. März eingeschlafen. Wie alt ist er geworden? 63. Kam diese Herzinfarkte plötzlich? Ganz plötzlich. Er war nicht herzkrank vorher? Nein. Nein, mein Mann war zwar Diabetiker, und er hatte auch im November einen schweren Arbeitsunfall. Das ist alles gut gewesen. Er sollte nach Bochum zur Untersuchung bei der BG und zur Wiedereingliederung. Was war denn das für ein Unfall? Der Gabelstapler ist über ihn drüber gefahren, der Kollege. Über die Beine gefahren? Über den ganzen Körper. Über den ganzen Körper. Und dabei ist dann ein Bein in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Aber das ist dann soweit wieder in Ordnung. Da haben wir noch gesagt, dass wir dann dieses Jahr Geburtstag feiern am 8. November. Mhm. Aber das, wie gesagt, das ist ja dann nicht mehr so passiert. Hältst du es für möglich, dass es da zwischen diesem Unfall und den Herzinfarkten doch irgendeinen Zusammenhang gibt? Nein. Nein, gar nicht. Er war ja auch im Krankenhaus. Es ist alles untersucht worden. Er war wohl, was er war ja Diabetiker, wie gesagt. Mhm. Und es ist einiges bei den Untersuchungen wohl nicht untersucht worden. Mhm. Und jetzt bin ich deswegen auch beim Anwalt. Bei welchen? Bei den Untersuchungen bei den, nach dem bei Unfall? Bei den Diabetes-Untersuchungen. Er war 12 Jahre Diabetiker. Mhm. Und es wurden verschiedene Untersuchungen in diesen 12 Jahren nicht gemacht. Ach so, ich verstehe. Von einem Hausarzt und zwar quasi. Genau. Mhm. Und zwar genau die Gefäßuntersuchungen wurden nicht gemacht. Und in Bochum, wie mein Mann da gestorben ist, die haben mir dann so einen netten Brief geschrieben. Jetzt, dass mein Mann schwer, schwer krank war und das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ah, das heißt, das deutet eventuell auf ein großes Versäumnis des Hausarztes hin, genau. Dass er das nicht ordentlich diagnostiziert hat und nicht das Richtige mit ihm unternommen hat, um das zu untersuchen. Genau so ist das. Und du hast jetzt eine Anzeige erstattet oder was genau hast du? Ja, ich habe erstmal mich beim Anwalt erstmal erkundigt, was man da machen kann. Mhm. Und die Sache läuft jetzt seit 8 Wochen. Mhm. Und die Anwältin hat das jetzt alles zusammen, von Untersuchung zu Untersuchung, muss ja auch erstmal alles zusammengeholt werden. Und das liegt jetzt bei der Ärztekammer und wird jetzt überprüft. War er in diesen ganzen Jahren bei einem und demselben Hausarzt? Er war alle 3 Monate zum Diabetestest. Bei demselben Arzt? Nein, und beim Diabetologen. Und die haben das alle nicht richtig? Nein, die haben die Gefäßerkrankung nicht festgestellt. Mein Mann hatte alle Gefäße zum Herzen zu. Und ich kenne mich da jetzt medizinisch nicht so aus. Das heißt, die hätten das eigentlich feststellen müssen. Ja. Und das ist Standard, dass man das untersucht. Das ist eigentlich einmal im Jahr eine Standard, weil ich persönlich habe vor 8 Jahren eine schwere OP gehabt. Ich habe auch 15 Stunden im OP gelegen. Mhm. Ich habe die Bauchschlagader neu, ich habe in den Beinen runter alles neu an, ich bin nervös. Venen. An Arterien. Ja, genau. Mhm. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber das heißt ja, dass das ein Versäumnis nicht nur von einem Arzt von ist. Von beiden Ärzten. Von mehreren, also von zwei Ärzten. Ja. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis früher oder immer so gewesen zu dem Hausarzt? Er war, wie soll ich das sagen, die ersten 10 Jahre, sag ich jetzt mal so, war es okay. Mhm. Und dann hat das alles nachgelassen. Mhm. Und seitdem mein Mann jetzt Diabetiker war seit 12 Jahren, dann habe ich immer gedacht, da stimmt was nicht. Ich habe auch zu meinem Mann, mein Mann war immer müde und nicht richtig so, kein Power mehr. Und dann sage ich, da stimmt was nicht. Aber seid ihr nicht auf die Idee gekommen, dann vielleicht den Hausarzt zu wechseln? Haben wir alles. Wir sind dann, wie gesagt, ist mein Mann zum Diabetologen. Der hat ihn dann noch einstellen müssen auf Insulinspritzen, obwohl er auch schon Tabletten genommen hatte. Ja. Und ach, da ist so viel schiefgelaufen, wie gesagt. Und das habe ich dann alles jetzt einer Anwältin in der Hand gegeben, weil das soll überprüft werden, weil ich damit überhaupt nicht klarkomme. So, jetzt hast du den Verlustschmerz zu erleiden. Du hast deinen Mann verloren. Ja. Hast du die Kraft für so eine juristische Auseinandersetzung auch? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich war sehr jung, wie ich meinen Mann geheiratet habe. Ich war 16. Oh, ist es dein erster? Mein erster Mann und wir haben uns gesehen, wir haben uns praktisch im März kennengelernt, im Mai verlobt und im September geheiratet. Also eine Lebensverbindung im wahrsten Sinne des Wortes. Wir waren eine Einheit. Ja. Also das kann ich sagen. Mhm. Das würde mein Mann auch sagen. Es hat gepasst. Und diese juristische Auseinandersetzung, ist das jetzt so ein Gedanke, dass du es ihm auch schuldig bist, das zu klären? Ja, genau so ist es. Für mich, für meinen Mann, das habe ich auch am Grab gesagt. Ich sage das, ich bin ihm da schuldig. Mhm. Ich muss das einfach machen. Das kann ich auch verstehen. Und wenn man so eine Einstellung hat, finde ich auch gut, wenn man das durchzieht. Ja, wie ist es mit Kindern? Habt ihr Kinder? Wir haben zwei Kinder. Mhm. Ein Sohn, mein Sohn, der war nachdem, dass mein Mann gestorben ist, 3 Monate unauffindbar. Wow, wie kam das? Ja, weil mein Sohn damit nicht klarkam. Mein Sohn hat alles mit meinem Mann zusammen gemacht. Die waren im Bowlingverein, die haben alles gemeinsam unternommen, die sind weggefahren, haben dann Ausflüge gemacht vom Bowling. Wie alt ist der Sohn? Mein Sohn ist 37. Wie? Dann war der unauffindbar? Ja, was heißt das? Der war. Ich habe meinen Sohn nicht mehr finden können. Ich wusste nicht, wo mein Sohn ist. Also hat er keine Familie, keinen festen Arbeitsplatz? Nein, der hat sich von seiner Verlobten getrennt, obwohl die heiraten wollten. Wegen des Todesfalls? Alles. In Sand gesetzt. Und seine Arbeit? Alles in Sand gesetzt. Und wo war er Und jetzt, seit 6 Wochen, nicht ganz 6 Wochen, habe ich jetzt Kontakt. Er hat sich dann so angetastet, Mama, ich wollte dich besuchen kommen und da war ich so glücklich, dass ihm nichts passiert war. Wo war er denn? Ja, habe ich ihm dann auch gefragt. Mama sagt er, ich musste erstmal zu mir selber finden jetzt. Jetzt hat er eine neue Beziehung und jetzt lebt er in einer anderen Stadt. Hör mal, bei allem Respekt gegenüber der Trauer deines Sohnes, habe ich dafür kein Verständnis, dass er seine Mutter, als 37-jähriger Mann lässt man die Mutter nicht alleine, wenn so ein Unglück in der Familie passiert. Es gibt noch ein Kind. Ja, eine Tochter und die war auch in der Zeit jetzt immer da. Mein Sohn war auch, zur Beerdigung war er gewesen und von da an war dann. Unterstützt deine Tochter dich auch jetzt in der juristischen Aussage? Ja, sie ist voll auf meiner Seite, mein Sohn jetzt auch. Mhm. Wie gesagt, er meldet sich jetzt auch öfters wieder und ich bin darüber auch schon mal froh, dass er das macht. Ich kann ihn ja jetzt nicht zwingen, auch nicht Friedhof und weil. Nee, kannst du nicht. Nee, aber, das mache ich auch nicht. Aber du musst doch in diesen 3 Monaten in Angst gewesen sein, dass ihm was passiert ist. Ich war drauf und dran, zur Polizei zu gehen. Ich war auch schon vor der Tür bei der Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Er hätte dir zumindest mal eine kleine Nachricht hinterlassen können, entweder per SMS oder einen kleinen Brief, richtig, eine Karte. Richtig. Mach dir keine Sorgen, ich muss für mich sein, aber mir geht's entsprechend gut. Also ich bin nicht irgendwie krank oder. Genau. Hat er alles nicht gemacht? Nein, und das habe ich ihm auch, sage ich mal ganz einfach, übel gehalten. Ich sage, Thorsten, du hättest mir ruhig Bescheid sagen können, dass ich wenigstens weiß, es ist mir nichts passiert. Ja, soll. Natürlich, gar kein Thema. Ja, sagt einfach mal, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sag ja, aber das kann man so nicht. Ich war durch den Tod meines Mannes schon und dann, aber wie gesagt, meine Tochter war für mich da. Mhm. Wir haben auch recherchiert per Internet, wo unser Sohn, also Bruder Sohn sein konnte, nichts gefunden. Nun gut, jetzt ist er wieder da. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, liebe Gabi, jetzt wünsche ich dir natürlich, dass du mit diesen juristischen Sachen da, dass du genau das. Aber ich denke mal, die Kraft werde ich jetzt noch aufbringen. Ja, das glaube ich auch. Nach 42 Jahren, was wir alles gemacht haben. Ja, du tust es ja für ihn. So kann man das ja dann auch. Genau so ist das. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du mit deiner Trauer klarkommst, dass du sie bewältigen kannst. Ja, das ist alles noch so frisch. Ganz frisch. Ja. Ich bedanke mich aber auch dann für das Gespräch. Sehr gerne, liebe Gabi. Hat mir sehr gut getan. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, vielen Dank. Tschüss, Gabi. Ciao, ciao. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir hatten gestern ja hier ein sehr anrühriges Gespräch in der Sendung von Susi und der 15-jährigen Laura, die in großer Bedrängnis sind. Das war die Mama und die Tochter. Und es gab sehr, sehr viel Hilfsangebote von euch, wofür ich mich jetzt auch schon mal sehr bedanke. Das beeindruckt mich jedes Mal, wie hilfsbereit ihr seid, wenn hier jemand in Not anruft. Es gibt viele Spenden, es gibt Hilfsangebote in der verschiedensten Art. Ich möchte euch nur sagen, es sind so viele, dass wir im Moment nicht sofort darauf reagieren können und uns bei den hilfsbereiten Menschen, also bei euch, melden können. Also noch Geduld, noch ein paar Tage. Auf jeden Fall kriegt ihr eine Rückmeldung, wie wir das jetzt alles koordinieren und organisieren. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Mitgefühl und eure Hilfsbereitschaft. So, 1.49 Uhr. Hier ist Agathe. Agathe ist 69. Guten Morgen. Ja, guten Abend, Domian. Ja. Genau, ich bin die Agathe. Ja. Ja, ich habe eine Tierfarm, also ein Animal Farm. Ja. Und da möchte ich ein bisschen drüber reden. Also ja. Das ist so. Am besten, ich frage mal ein bisschen, dann wird's klar. Also eine Tierfarm hast du. Du hast genau. Viele Tiere. Wie viele Tiere hast du? Also, das hat ja immer gewechselt. Jetzt, 69 Jahre bin ich ja, 250 Tiere habe ich jetzt. 250 Tiere? Was ja, genau. Ich hatte früher viel mehr gehabt. Also, wenn ich jetzt mal ein bisschen auf die Geschichte drauf eingehe, meine Lebensgeschichte, kann ich bis ich erzähle. Die Lebensgeschichte lassen wir mal erstmal außen vor. Ich will erst ein paar Fakten wissen, damit ich es verstehe, was du sagst. Okay, kein Problem. Also, 250 Tiere. Was für Tiere sind das? Welche Arten von Tiere? Ja, also das ist bunt gemischt. Ich habe inzwischen 63 Katzen. Also Katzen, das ist einfach so eine Vorliebe von mir. 63 Katzen, okay. Was 63 noch? Katzen, genau. Und ich mag, also was heißt ich mag? Ich habe Chamäleons, also ganz viele Reptilien habe ich auch. Ich habe Stachelschweine. Ich habe, also das kann man schlecht beschreiben. Ich habe halt auch von ganz exotischen Tieren, also nur Sachen, die einmal da sind, also Tiere. Ja, sag mal den Namen. Also was sind das für Tiere? Ja, genau. Also ich habe ein Gehege, habe ich jetzt mit 10 Schildkröten, um das mal zu sagen, ja. Diese Tierfarm, ich arbeite mit 5 Freiwilligen, die jetzt da sind, zusammen. Wir sind noch bei den Tieren. Was haben wir noch Tieren. Da? Ist da auch ein Nashorn? Ein Nashorn habe ich gerade nicht. Ich hatte ein Nashorn. Nein, wirklich, ich habe es als Scherz jetzt gefragt. Nein, das ist... ich dachte, du meinst das jetzt ernst. Nee, ich hatte wirklich mal ein Nashorn. Das ist kein Witz. Ich hatte da aber, weil mein Freund einmal, Jan, der hatte halt ein Studium für Zoologie und dann hat er auch da was mit Nashorn, also der kannte sich da aus und wusste, wie man das pflegt und alles. Jetzt ohne Witz, ich muss jetzt ein bisschen lachen wegen Nashorn. Nee, ich muss da auch ein bisschen lachen. Du hast so einen sehr sympathischen Dialekt, du sprichst so wie die junge Gabi Köster. Danke. Du bist eine Kölsche, ne? Ja, ich bin eine Kölsche Mädchen. Das höre ich aber so richtig. Sag mal, Agathe, so viele Tiere, wie groß ist denn dein Grundstück, auf dem die Tiere leben? Ja, also das Grundstück, ja, wie soll man sagen, wie groß ist das? Ich habe das gar nicht im Kopf, das mit den Hektaren. Das kann ich jetzt schlecht sagen, Entschuldigung. Ja, ist es groß oder ist es eher doch ein bisschen beengt? Ja, es ist ziemlich groß. Also ich meine ja 250 Tiere. Da sind halt diese riesen Brummer dabei, wie ich habe jetzt zum Beispiel ein Zebra. Mhm. Was heißt Riese Brommer? Also im Vergleich jetzt zu meiner Regenwurmfarm. Regenwurmfarm? Was ich auch sagen muss, Regenwürmer, die sind, die bauen super den Biomüll ab. Darum habe ich eine riesen Regenwürmerfarm. Du bist aber schon ein bisschen schräg drauf, muss ich sagen. Ja, danke. Aber da schließen sich gleich ernste Fragen an. Zum Beispiel, wie bezahlst du das alles? Die Tiere fressen dir doch die Haare vom Kopf. Genau, also es ist so. Ich hatte früher meinen Lebensgefährten, der ist leider vor 7 Jahren gestorben. Also das war auch wirklich tragisch für mich. Hm. War sowas alleine in die Hände zu nehmen. Also ich bin jetzt nicht allein, aber es ist ein Stück weit allein. Dann hat man... Ja, er hat, also um dazu sagen, wie es gesponsert wurde. Ich war als junges Mädchen, was heißt Mädchen, also schon Erwachsene, hatte ich Auslandsjahr in Australien. Gehen wir mal da nicht so weit. Da habe ich ihn kennengelernt, er ist halb Australier gewesen, halb Australier, halb Deutscher. Wir haben beschlossen, nach Deutschland zu ziehen. Er hat Architekturfirma übernommen, von seinem Vater. Ja. Agathe, also ich finde die Lebensgeschichte interessant, aber eigentlich will ich nur wissen, woher du jetzt die Kohle hast, um die ganzen Tiere zu... Genau, ich habe die Erbe von meinem Lebensgefährten, der leider gestorben ist. Ah, ich verstehe, da ist Kohle und von der Kohle kannst du das finanzieren. Genau, also da ist genug da, um da auch noch neue Sachen zu machen, aber für mein Alter, ich habe da keine Lust mehr, glaube ich. Also ich finde, das ist immer noch meine Leidenschaft, aber ich weiß nicht, ob ich das noch lang weitermache, aber vorerst mal schon, ja. Und eine weitere sehr ernste Frage ist, man kann im ersten Moment sagen, klingt ja alles sehr schräg und lustig, sind diese Tiere artgerecht gehalten bei dir? Ja, die sind artgerecht gehalten. Ich habe, wie gesagt, fünf Freiwillige im Moment bei mir. Die kommen auch nicht, also jetzt alle aus Deutschland, also da sind auch Englischsprachige und alles dabei. Diese haben, also ich habe auch, Moment, einen Tierarzt und eine Helferin, die sich da auskennt. Sie sind artgerecht gehalten. Waren mal Leute vom Tierschutzbund bei dir und haben sich das angeguckt? Ja, das ist, also das ist klar, das haben sie schon gemacht bei mir. Ich mache das auch schon lange. Ich habe angefangen, Moment mal, 45 geboren. Ich habe, Moment mal. 68 habe ich die Tierfarm gegründet, das war ziemlich früh. Es war einfach ein Kindtraum von mir. Erklär mir mal, was so die Motivation ist, so etwas zu tun. Das kostet sehr viel Geld, wie wir uns vorstellen können, und kostet noch mehr Arbeit und Herzblut. Warum machst du es? Ja, es ist so, meine Kindheit auch früher. Ich wollte einfach immer Tiere, wir hatten keine. Ich war ein richtiger Tiere-Fan. Ich wollte einfach Tiere haben. Ich war Katzen besessen, alles. Und wo ich dann quasi, ich bin mit 16,5 Jahre zu Hause weggegangen. Ich habe quasi, ich wollte meinen Traum ausleben, so schräg wie es klingt. Ich habe, um es jetzt mal... Wenn du ordentlich mit den Tieren umgehst, ich habe jetzt auch keinen Zweifel, ich merke, dass du eine Tierfreundin bist und dass die Tiere da ordentlich gehalten werden, ist das sicher auch völlig in Ordnung. Was sagen denn deine Nachbarn dazu? Das muss doch stinken über Kilometer. Ja, ja. Also man muss sagen, es ist abgelegen. Ich habe da, wo das Grundstück ist, da sind... nicht so viele Nachbarn, kann man sagen. Ach so. Nicht gar keine. Aber die halt in der Umgebung wohnen, die finden das eigentlich toll, was ich da mache. Komme ich auch besuchen. Aber das ist nichts Öffentliches. Also ich mache das privat. Das ist also in der Nähe von Köln, aber nicht mitten in Köln. Das ging ja auch gar nicht. Genau. Ja. Wie viele Stunden am Tag bist du beschäftigt mit den Tieren? Das ist, also ich bin eigentlich... ran auf Zack, also ich bin 24 Stunden eigentlich aktiv. Was heißt 24 Stunden? Das ist ja übertrieben. Ich muss ja schlafen, alles. Ich nehme auch meine Zeit, aber eigentlich die Zeit, wo ich mal gerade nicht meine Freizeit habe, Lektüre lesen oder so, da bin ich bei den Tieren. Meine Leidenschaft brennt auch so wie vor... wie vor 60 Jahren. Wie viele Leute gehen dir fest zur Hand? Wie viele arbeiten immer bei dir? Immer. Also, ich habe halt, wie gesagt, fünf Freiwillige. Also, das ist so eine gemeinnützige soziale Aktion, dass da Freiwillige halt hinkommen können. Und dann habe ich halt noch so um die, Moment mal, sieben Helfer. Okay, ich mag schon. Die mir dann auch noch ein bisschen bei Hand helfen, aber das ist jetzt nicht jeden Tag. Aber Agathe, du kannst nie in Urlaub fahren, oder? Ja, das stimmt. Also Ja, das stimmt. Man muss nur sagen, ich bin halt in meinem Leben so viel rumgereist, also, mir führt das gar nicht so du, viel. Du bist also ausgereist. Für mich ist Urlaub jeden Tag auf meiner Farm. Lieber Agathe, ja. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden und dass du uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast. Die Sendung ist jetzt rum. Ich wünsche dir und deinen Tieren alles Gute. Und behandle sie gut und alles Liebe wünsche ich dir. Können wir denn bald vielleicht nochmal reden? Kann ich nochmal anrufen? Ja, das kannst du machen. Jetzt müssen wir Schluss machen. Tschüss. Ja, kein Problem. Tschüss. Gut. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.